Genau, und erstmal irgendwie so vielleicht als Frage, naja, was glaubt ihr, wie Gewerkschaften, gewerkschaftliche Organisierungsansätze genau darauf irgendwie reagieren müssen? Weil, so wie ich das irgendwie beobachte, kann ich mir schon vorstellen, dass so eine, dieses Verwischen von Klassenlinien irgendwie, vor allem im Dienstleistungsbereich, halt immer mehr werden wird. Und was habt ihr da so, genau, was glaubt ihr, was sind da gute Antworten aus gewerkschaftlicher Perspektive drauf? Das Ganze ist ein schwieriges Problem. Im Taxigewerbe ist das nicht nur die Sache, jetzt, dass gegen einen äußeren Feind gekämpft wird, sondern dass bis zur Einführung des gesetzlichen Mindestlohns legal und in Wirklichkeit auch jetzt noch in fast allen Betrieben die Kollegen eben keinen festen Stundenlohn bekamen, sondern tatsächlich rein nach Provisionslohn, also nach Prozenten ihres eigenen Umsatzes bezahlt wurden. Also was Ähnliches bei euch. Ne? Es gab aber Arbeitsverträge und dementsprechend so waren die Kollegen sozialversichert. Aber eben über diese Provisionsbezahlung ist halt immer dieses Ding so, bin ich ein guter oder schlechter Fahrer, wie das so schön heißt. Also bin ich geschickt, weiß ich, welche Veranstaltungen zu Ende sind, kenne ich irgendwelche Tricks und Kniffe, um an die Fahrgäste ranzukommen. Und das prägt einfach das Bewusstsein und macht es dann teilweise ein bisschen schwierig auch eine Haltung aufzubauen, die eine deutliche Abgrenzung hat. Jetzt weniger, weil die Leute sagen, so in den großen Firmen werde ich nicht ausgebeutet, sondern weil sie sich als Chefs ihrer selbst sehen. Also tatsächlich Vorwegnahme von diesem Arbeitskraftunternehmer, wie das so schön heißt, ohne dass jetzt das ideologisch untermauert war bislang, weil jetzt eben da diese neuen Systeme, neuen Arbeitsweisen eindrängen. Und ich wollte eigentlich was sagen zu den Problemen mit den Apps, weil das ja hier auch die Überschrift dieser heutigen Versammlung, dieser Veranstaltung ist mit der Ausbeutung per App. Ne? Und zwar ist das so im Taxigewerbe, dass das nicht erst jetzt über Uber kommt, sondern eigentlich ganz viel auch bei Taxi selbst schon der Fall ist. Wir haben zwar die Möglichkeit, Leute spontan auf der Straße einzuladen. Es gibt noch sogar das alte Rufsäulensystem, was kaum mehr einer kennt. Und die Leute können zu Taxiständen hingehen. Aber 80, ich würde sagen 50 bis 80% läuft inzwischen über die Funkzentralen und über Apps. Und auch da ist es so, dass die Konzerne immer mehr reindrängen, also eine recht bekannte Taxivermittlung, die nannte sich MyTaxi. Das steht auch auf vielen Fahrzeugen drauf. Das ist schon immer noch Taxi. Die Leute werden, also die sind Taxameter drin zum Taxitarif. Die Leute sind irgendwie angestellt. Aber das ist eine Sache von Daimler-Benz und BMW, ein Joint Venture von denen. Und die labeln das jetzt um. Die nennen das Ganze Free Now. Und die Kunden-App, über die Kunden bestellen, da laufen jetzt plötzlich auch Mietwagen drüber. Und ja, da sind dann aber 1,50 € pro Stunde angesetzt von dem, was der Kunde zahlen muss und nicht ab 2 € wie bei Taxi. Das heißt, die machen im Prinzip ein Dumpinggeschäft mit sich selber, was über kurz oder lang bedeuten wird, dass MyTaxi ausläuft, weil die Kunden das natürlich auch mitkriegen und denken, das ist eh dasselbe, wenn sie über App bestellen und wollen dann das billigere Auto haben, auch wenn das keine Taxe ist. Ne? Und unsere größte Funkgesellschaft hier, Taxi Berlin, die vermittelt schon seit Jahren auch nur per Datenfunk. Das ist auch noch interessant, die geben selber Endgeräte dazu aus, sind meist ein bisschen veraltet. Personal Digital Assistant heißen die Dinger, also Vorläufer von Smartphones, hat aber auch mit einem Grund. Die Chipkarten, die da reinkommen, mit denen sind Telefonfunktionen gesperrt. Man könnte mit den Teilen theoretisch auch telefonieren, das geht aber nicht. Und das ist denen eigentlich auch ganz recht, würde ich mal sagen, weil davor über die Sprachfunkvermittlung, über Sprechfunk, klar gab es Bevorzugungen und auch viele Unklarheiten. Es gab aber auch einen Kanal, wo Fahrer untereinander miteinander kommunizieren konnten. Und so eine Unten-Unten-Verbindung, die ist jetzt völlig weggefallen. Und wenn wir mit den Geräten noch nicht mal irgendwie telefonieren können, sondern nur drauf tippen müssen, wenn es ein Problem gibt, weil der Kunde nicht da ist und die Zentrale dann mich anrufen muss auf meinem Privathandy, dann ist das alles schwierige. Dann ist das im Prinzip eine Sache, die nur top-down läuft über den Datenfunk und wo man sich untereinander eben gar nicht verstehen kann. Das heißt, eigentlich bräuchten wir wirklich branchenspezifische Apps und Möglichkeiten der Kommunikation von Kolleginnen und Kollegen, auch wenn man sich am Halteplatz gerade nicht trifft. Das müsste eigentlich aufgebaut werden. Vielen Dank. Ich habe leider keine Antwort in dieser Frage. Ich glaube eigentlich, dass ich glaube, dass wir als Arbeiter und Arbeiterinnen sollen sich auf diese kollektive Kraft konzentrieren und eigentlich, wenn das die Milliarden von Euro können auch uns gehören, ja, also warum soll das dein Management und Chefs gehören, weil sie eigentlich keinen Gewinn machen und dass sie den ganzen Geschäft machen, keinen Sinn, ja, dann sollten sie uns das geben. Ja, das ist, ich würde so, also, das ist natürlich sehr langfristig gesehen, aber ich würde so viel Kraft haben, dass wir dieses Geld eigentlich nehmen können. Aber wie das zu erreichen ist, weiß ich leider nicht. Ja, okay, ich sage es mal, wer ich bin Klaus, bin auch bei der AG Taxi. Und ich habe angefangen, Taxi zu fahren im Dezember 1985. Das heißt, ich habe die Entwicklung des Taxigewerbes seitdem immer aktiv mitverfolgt. So, das nur vorweg, spielt eigentlich gar keine Rolle, weil ich möchte eigentlich sagen, dass du hast ein Hobby? Ich heiße Lukas. Lukas, also Lukas, du hast eigentlich das entscheidende Stichwort hier geliefert, über das wir meiner Ansicht nach reden müssen. Ein neuer Typ Unternehmen. Diese Unternehmen wie Uber, Airbnb und so weiter fasst man unter einem Begriff zusammen, das ist die sogenannte Plattformökonomie. Diese Unternehmen unterscheiden sich dadurch, dass sie kein, auch abgesehen von Internetanwendungen, keine Produktionsmittel mehr besitzen. Und das ist der große Game Changer. Das ändert alles. Sie sind einerseits ausgestattet mit unendlichen Mengen an Spekulationskapital und letztlich ist erwartet niemand der Investoren, dass da Geld zurückfließt. Das ist wirklich neu. Wieso erwarten die das? Die letzte große Investition in Uber zum Beispiel, könnte auch Airbnb, könnte irgendeiner sein, es funktioniert wirklich überall gleich, aber in der Fahrzeugindustrie sieht man es am stärksten. Die letzte Mega-Investition in Uber kam von Toyota. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden die in diesen Verlustbringer reingesteckt haben. Warum machen die das? Solche großen Investoren sind sich völlig im Klaren darüber, was sie tun. Das sind keine kleinen Spekulanten, die hoffen, dass sie da was rausholen. Sondern die Fahrzeugindustrie weiß, dass sie mit ihren bisherigen Produkten, mit ihren Vertriebswegen am Ende ist. Und zwar nicht wegen selbstfahrender Autos. Die produzieren sie ja selber im Zweifelsfall. Sondern weil klar ist, die Ressourcen sind am Ende, wir haben hier die Fridays for Future und so weiter, das alles ist denen klar und sie wissen, es geht so nicht weiter und es wird enden, auf die eine oder andere Art und Weise. Also versuchen sie, geben sie unendliche Summen Geld aus, um diese Märkte, die es noch nicht gibt, sich zu sichern. Es werden einfach Claims abgesteckt. Gleichzeitig versucht man Normalinvestoren etwas zu verkaufen und erzählt ihnen, wir werden die Welt beherrschen, wir, Uber oder wer auch immer, schafft ein Monopol und wird dadurch für Normalanleger und fürs große Publikum extrem interessant. Uber hat hier in Berlin eine riesige Lobbyistentruppe aufgebaut, die in den Hochschulen bei den jungen Leuten Reklame macht, die bei den Parlamenten agiert und. So, also das ist die eine Seite. Diese Konzerne kannst du mit klassischer Gewerkschaftsarbeit direkt nicht angehen. Wie soll ich als Gewerkschafter ein Unternehmen, dessen Stammsitz in San Francisco ist, dessen steuerlicher Sitz in Irland ist und dessen Verwaltungssitz in Luxemburg, bitte schön angehen? Wenn ihr wissen wollt, was dabei rauskommt, guckt euch Louise Hires a Contract Killer mal an, den Film. Sehr zu empfehlen. Es geht nicht. Es geht nur auf der politischen Ebene. Ich denke, dass unsere gewerkschaftliche Arbeit trotzdem einen großen Sinn hat. Wir haben zu kämpfen um unsere Arbeitsbedingungen und um unsere Einkommen. Und wir haben uns um unsere Kollegen zu kümmern. Ich denke, dass viele Kollegen Probleme haben, finanzieller Art. Es wird nur noch extrem schlecht bezahlt. wir müssen uns um diese Kollegen kümmern und ihnen helfen, irgendwie über die Runden zu kommen. Das ist einfach eine menschliche Angelegenheit, die es ermöglicht, dann auch neue gewerkschaftliche Arten der Zusammenarbeit zu entwickeln. Es läuft ja immer von Mensch zu Mensch. Und auf der anderen Seite brauchen wir eine politische Aktion. Wozu dann klassische gewerkschaftliche Aktionen auch taugen? Und damit können wir mit etwas Glück dann irgendwann davon profitieren und richtig große Erfolge haben, wenn diese Kartenhäuser, die ja spekulativ aufgebaut werden, ins Wackeln kommen. Das ist, halte ich, für die realistische Perspektive, sich wirklich auf die Ebene zu begeben, dass man sich mit dem Joker anlegt. Okay, danke für den Beitrag. Voll viel Input nochmal. Wenn jemand auch dazu was sagen will oder sowas, dann immer gleich hoch die Hände und dann werdet ihr gleich drangenommen. Du hast einen Punkt auch so ein bisschen angesprochen, was dieser neue Unternehmenstypus angeht, dass die auch in der Öffentlichkeit sehr präsent sind. Also sei es jetzt, ihr hattet von Uber gesprochen, dass sie sozusagen so ein bisschen auch vielleicht als Reaktion auf eure Sachen, aber dass sie halt natürlich auch große Werbekampagnen fahren. Bei Airbnb kennt man es, bei Deliveroo kennt man es halt, also die nutzen irgendwie auch ganz Guerilla-Marketing-Sachen, also man kommt da irgendwie gar nicht drum herum. Und der Öffentlichkeit werden halt diese app-basierten neuen Unternehmenssachen halt irgendwie auch als Fortschritt präsentiert. Also ne, man kann irgendwie sein Essen sich jetzt alles auch liefern lassen und keine Ahnung, man kommt irgendwie günstig von A nach B. Wäre denn so von unserer Seite jetzt aus sozusagen halt diesem positiven Blick der Unternehmen in der Öffentlichkeit, was können wir denen irgendwie entgegensetzen? Also was können wir sozusagen für eine Position einnehmen, die da irgendwie mehr Kritik reinbringt? Also was ist der Rückschritt irgendwie an diesen Unternehmen in Bezug jetzt auf uns als Arbeiter, Arbeiterinnen? Jo. Magst du was sagen? Ja, auf die Frage sind mir ein paar Sachen eingefallen. Und zwar finde ich, dass mir die Frage der Verfügungsgewalt über Technik in den Mittelpunkt der Debatte stellen sollte. Also wer hat halt sozusagen diese Algorithmen und bestimmt darüber? Und man kommt eigentlich dazu, dass kapitalgestützte Startups überhaupt nicht nötig sind, um tatsächlich technischen Fortschritt zu erzeugen. Also die Leute, die ein bisschen Ahnung von Technik haben, trifft mich jetzt weniger, dass ich die hätte, die können dann zum Beispiel die Frage von offenen Quellcodes und so weiter darstellen. Das Internet war ursprünglich horizontal, aber zurzeit geht halt die Tendenz dahin, dass halt eben große Konzerne die sogenannten sozialen Medien, aber eben auch anwenderbasierte Geschichten wie Uber alle Anwender und Anwenderinnen überwachen und marktwirtschaftliches Verhalten optimieren. Das heißt, es geht um eine Konzernherrschaft, die im Prinzip alle menschlichen Bereiche durchdringt und die auch die geschriebenen Gesetze der bürgerlichen Gesellschaften selber tendenziell bricht. Siehe zum Beispiel mit den Sachen, mit den Geschäftssitzen, wo auch immer, die nicht erreicht werden können. Die Zerschlagung von Zivilgesellschaft oder bürgerlicher Demokratie, die gehört durchaus auch mit zu den Konzernstrategien von Uber und Co. Das wird mit dem Begriff Disruption oder Disruptionen beschrieben. Der kommt aus der Wirtschaftstheorie von einem Herrn Schumpeter. Das ist schon eigentlich schon Jahrzehnte alt. Was wir versuchen sollten, ist, dem Grenzen zu setzen, wie auch immer uns das gelingt. Da hat sicherlich auch kritische Öffentlichkeitsarbeit was mit zu tun. Google Campus in Kreuzberg ist erstmal gestoppt worden, auch wenn die hier jetzt in Berlin was anderes machen, fällt mir zu ein. Ne? Und aus gewerkschaftlicher Sicht ist es natürlich so, dass diese neue Art des Wirtschaftens einen Angriff darstellt auf erkämpfte ArbeiterInnenrechte. Wo eben bloß eine Sache vermeintlich Verfügung über Arbeitszeit, in Wirklichkeit musst du so arbeiten, wie die das wollen, also fremdbestimmte Flexibilität, das hast du sehr gut beschrieben, für euren Bereich so, und da müssen wir auf jeden Fall dagegen angehen und unsere Rechte verteidigen, aber eben auch sozusagen das an die neue Zeit anpassen. Also man kann jetzt auch nicht so rangehen und sagen, irgendwie, das muss so laufen wie in einer Fabrik, weil da drin gab es dann ja mal bestimmte Fortschritte, so wird sicherlich nicht gehen, aber Fragen von selbstbestimmter Arbeitsplatzgestaltung, von Arbeitszeitdefinition und von Datenschutz, die müssen eine Rolle spielen. Okay, danke. Was würdet ihr euch denn als Deliver Union sozusagen wünschen von Leuten, die jetzt nicht bei Deliveroo arbeiten? Wie soll man damit umgehen? Geht es Richtung Boykott oder soll man, also... Schwer zu sagen. Ich würde sagen, das Boykott ist an dieser Stelle keine gute Idee. Da eigentlich, wir haben uns als die Arbeiter nicht darauf jetzt entschieden. Mhm. Und wie viele Leute eigentlich das Arbeiten machen wollen. Ja, das ist schwer zu sagen. Aber ich finde es ganz toll, was du gesagt hattest, dass es eigentlich keinen Fortschritt bedeutet, alle diese Gig-Economy, dass die Ausbeutung gab es schon und dass es man mit Hilfe Internet machen kann, ist eigentlich nicht etwas Neues oder etwas Besseres. Ja? Und ich glaube, ich weiß auch, dass die Fortschritt wird erzeugt bei großen, nicht bei Unternehmen, sondern die Unternehmen benutzen die Fortschritt, die bei wissenschaftlicher Arbeit irgendwie gemacht wird. Ja? Also, wir haben oft darüber geredet, ob wir zu einem Boykott eigentlich rufen, aber wir jetzt haben sich nicht dazu entschieden, da eigentlich, ja, wir wissen noch nicht, was uns eigentlich vorwärts bringen kann. Leider. Okay. Nochmal so ein bisschen auf die Kampfmöglichkeiten, die wir irgendwie in diesen Unternehmen haben, irgendwie. Vielleicht lass uns darüber nochmal ein bisschen reden. Also was hattet ihr jetzt so als Erfahrung, euer Streik? Du meinst ja, okay, der eine Streiktag war jetzt nicht so wirklich, weil der halt dann irgendwie auch schlecht mit dem Wetter irgendwie zusammenfing, aber siehst du trotzdem irgendwie Möglichkeiten, wenn man jetzt irgendwie genug Leute zusammen hat, so ein krasser Streik von irgendwie 1, 2, 3 Tagen oder... Ja, es gibt wirklich, also die Vorteil von diesen Arbeitsbedingungen, die wir haben, ist eigentlich, dass es gibt wirklich gute Möglichkeit für einen Streik. Das bedeutet aber auch, dass wir werden wirklich alle Arbeitskraft motivieren müssen. Und natürlich, wir kommen zu diesem Problem, die ich schon hier erwähnt habe, dass wir können eigentlich nicht diese weitere Kollegen erreichen. Manchmal, ich arbeite bei Deliveroo schon seit 2 Jahren und ich kenne nicht viele Leute. Es gibt Tage, die ich eigentlich mit keinem weiteren Fahrrad eigentlich rede. Ja? Ich sehe die Fahrrad, die Arbeiter und Arbeiterinnen auf die Straßen, aber wir haben kein gemeinsames Treffplatz zum Beispiel. Ja? Und manche Leute warten zu Hause, manche für einen Auftrag, manche Leute warten in einem Park oder so etwas. Und ja, eigentlich, es gibt hätte die Arbeitskraft wirklich motiviert und diszipliniert würde, dann würde eigentlich dieser Streik sehr einfach sein, da wir können eigentlich alle diese Bestimmungen absagen. Obwohl, ich habe gehört, dass jetzt schon die ziemlich deutlich besser sind mobilisiert Leute in England und Großbritannien, da die Arbeitsbedingungen dort sind schlimmer, sie sind schlechter bezahlt. Und jetzt hat die Deliveroo schon ein paar Leute eigentlich gekündigt, nicht wirklich gekündigt, aber die Verträge eigentlich geschlossen, da die Leute haben zu viele Lieferungen abgesagt. Ja? Also das gibt auch für uns als Arbeiter keinen Schutz. Ja? Es gibt kein Arbeitsgesetz und wir können in jedem Moment eigentlich gesperrt werden von dieser App. Ein Kumpel von mir, der diese wahnsinnige Summe gemacht hat, ist jetzt gesperrt geworden und niemand weiß warum. Und er hat 2 Kinder und jetzt hat er ein Problem, ja, weil er weiß nicht, ob er weiter in Deutschland bleiben kann. Und ja, also es gibt viele Vorteile, da wir eigentlich wir könnten sehr einfach die ganzen Ablauf, das ganze Firma stoppen und halten. Aber es gibt viele auch Nachteile, dann werden wir auch gleich gekündigt werden. Und es ist auch schwer, in diese Umstände die Leute eigentlich dazu zu überzeugen, weil wir einfach die Leute nicht kennen. Das Problem, das du beschreibst, das haben wir im Taxigewerbe seit der Abschaffung des Sprechfunks. Das hast du ja schon beschrieben, Andreas. Man sieht sich nur noch an den Halteplätzen und man kann nicht mehr spontan über Funk mal aus dem Auto heraus eine Verabredung treffen. Ja, ich denke, wir haben dennoch einige Chancen, weil, du hast es beschrieben, es immer härter wird und deshalb immer mehr Leid entsteht und immer mehr Menschen in der Notwendigkeit sind, sich zu wehren. Ich würde gerne anfügen, dass eigentlich sowas wie hier ziemlich wichtig finde. Das gab ja für Taxikollegen auch schon mal so Kneipen, wo da ein Kaffeekollege drüber steht oder so. Ich frage mich aber immer, wer da reingeht. Ich glaube, das sind schon oft relativ begrenzte Communities und die haben nicht unbedingt einen fortschrittlichen politischen Ansatz. Aber es gab ja Überlegungen von, oder gibt es schon Erfahrung von Worker-Centern in anderen Ländern, also wo eben sich Kolleginnen und Kollegen organisieren, wo das am Arbeitsplatz nicht möglich ist, weil die Chefs gegen Gewerkschaften sind oder weil die Leute sich am Arbeitsplatz kaum sehen, sondern eben vereinzelt arbeiten, müssen wir bei der Ablöse sehen. Und insofern ist eigentlich sowas wie hier auch ziemlich wichtig, sodass Kolleginnen und Kollegen nach Feierabend nicht nur zusammen Bier trinken können, sondern sich auch über die Arbeitsbedingungen austauschen und halt Sachen verabreden. Nachteil ist halt, du musst halt ein bisschen Zeit investieren, weil es eben nicht während der Arbeit mal in einer Kaffeepause ist, sondern danach halt. Ne? Genau, und in Bezug auf das wolltet ihr dann ja auch nochmal fragen, mit irgendwie Nadelstichen in app-basierten Unternehmen? So? Ja, genau, das war so ein bisschen, wenn das was sagen ist. Also ja. Genau, wie, also die Frage war so ein bisschen, ich dachte dann, über betriebliche Kämpfe ist abgedeckt, ja. Aber wie können die, was meint ihr, wie können die am besten angegriffen werden? Da so? Ist schon eine Frage, ob das vielleicht geht. Also eine Sache, die mir eingefallen ist, bei euch, weiß nicht, ob das gleich eine Strafe nach sich zieht oder nicht. Aber das ist ja bei diesen algorithmenbasierten Apps so, dass die Preise, die die Kunden zahlen müssen und vielleicht auch das, was die Fahrer bekommen, von Angebot und Nachfrage abhängig ist. Bei Uber ist es definitiv so. Das heißt, wenn viele Uber-Wagen frei sind und wenige fahren wollen, dann ist es ziemlich billig für die Kunden, beziehungsweise dann will die auch keiner mehr fahren. Und in einigen anderen Ländern ist das so, dass sich dann, Frage ist wie, zu bestimmten Zeiten eben Kollegen auch verabreden, die ganzen Systeme runterzufahren. Dann sind plötzlich keine Wagen mehr frei oder Fahrräder und wollen aber trotzdem noch Leute fahren, also steigt der Preis wieder an. Gut, in einer konkreten Situation ist es immer ein bisschen wie Casino dann, wer zuerst dann die Nerven verliert oder wie auch immer, hat dann den Auftrag und mehr oder weniger Kohle, so wie Versteigerung umgekehrt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es den Konzern nervt. Auf der anderen Seite, sozial gedacht, ist es natürlich so, dass die Kundinnen und Kunden, die dann über den Trick die hohen Preise zahlen müssen, dann oft welche sind, die total darauf angewiesen sind. Also in bestimmten Ländern gibt es bloß noch Uber, da gibt es nicht mehr Bahn und Bus. Insofern ist das, auch wenn es eine Kampfmethode ist, trotzdem etwas, wo man umgekehrt sagen kann, ja, das zeigt eben genau auf, dass sowas wie eine Daseinsvorsorge eben nicht mehr gibt. Ne? Weil die Leute so gedrückt werden, die arbeiten in den Bereichen, dass sie gar nicht anders kennen, als mit Tricks, die sich gegen die Allgemeinheit wenden, dafür zu sorgen, dass sie wenigstens selber ein paar Einnahmen haben. Das ist leider so. Ne? Bei Deliveroo oder die Lieferanten oder etwas, die größte Verluste die Firma hat, die hat, wenn die Server sind aus, ja, also das ist wenn die größte Verluste, aber ehrlich gesagt, wenn die Firma keinen Gewinn machen muss, dass sie haben sie haben diese Spekulation Kapital, die eigentlich immer da ist, dann das will ich auch das sagen. Das ist auch eine Frage, ja. Die Statistiken funktionieren so, dass wenn das ganz genau, man darf am Montag soll man sich die Schichten buchen und es gibt mehr Fahrer als freie Schichten und auch die Schichten sind geteilt pro Stunden und pro Uhrzeit und pro Bezirk, ja, also es gibt dann Schichten in Neukölln, Friedrichshain und so weiter. Und natürlich, die sind unterschiedlich, ganz unterschiedliche Arbeitsbedingungen. Das heißt, alle Leute wollen im Friedrichshain eigentlich arbeiten am Freitagabend, ja. Aber da es gibt mehrere Leute, die arbeiten wollen. Sie haben eingeführt, sehr kluger von seiner Sicht, Statistiksystem, und man kann das am ersten buchen, wenn man immer da war, ist zur Arbeit gekommen, und wenn man jede Lieferung angenommen hat. Nur dann ist man, so, hat seine Statistik sind top, und nur dann kann man eigentlich, ist man erst in die Reihe, die richtigen Schichten zu buchen. Ja, das heißt, das ist wie ein normaler Arbeitsplatz, würde ich sagen. Ja, natürlich kann man, ich hätte diesen Unfall gehabt, könnte die nächsten paar Tage nicht da werden, weil ich eigentlich gekotzt habe und so weiter. Und meine Statistiken sind super, super schön gegangen. Ich musste so ungefähr einen Monat warten, bis das alles hat sich ausgeglichen. Sonst würde ich nur eine Schicht in Steglitz haben können. Und da verdient man so 8, 6 Euro pro Stunde. Ja, das macht keinen Sinn, dort zu fahren.